Abschnitt 3 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Ernst Schnell. Die drei Musketiere, Band 2 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. 3. Feldzugsplan. D'Artagnan begab sich geradenwegs zu Herrn von Treville. Er hatte überlegt, dass in einigen Minuten der Kardinal durch diesen verdammten Unbekannten, welcher sein Agent zu sein schien, benachrichtigt wäre und dachte mit Recht, dass man keinen Augenblick verlieren dürfte. Das Herz des jungen Mannes überströmte vor Freude. Ein Abenteuer, wobei Ruhm zu erwerben und Geld zu gewinnen war, bot sich ihm dar und hatte ihn als erste Ermutigung einer Frau genähert, die er anbetete. Dieser Zufall tat beinahe mit dem ersten Schlage mehr für ihn, als er von der Vorsehung zu verlangen gewagt hätte. Herr von Treville befand sich mit seinem gewöhnlichen Hofe von Edelleuten in seinem Salon. D'Artagnan, den man als einen Vertrauten des Hauses kannte, begab sich geradezu in sein Kabinett und ließ ihn benachrichtigen, dass er ihn in einer wichtigen Angelegenheit erwartete. D'Artagnan war hier seit etwa 5 Minuten, als Herr von Treville eintrat. Bei dem ersten Blicke und aus der Freude, die aus seinem Antlitz strahlte, erkannte der würdige Kapitän, dass wirklich etwas Neues vorging. Den ganzen Weg entlang hatte D'Artagnan sich gefragt, ob er sich Herrn von Treville anvertrauen oder ob er ihn nur bitten sollte, ihm carte blanche in einer wichtigen Angelegenheit zu bewilligen. Aber Herr von Treville war stets so vollkommen gut gegen ihn gewesen, er war so sehr dem König und der Königin ergeben, er hasste den Kardinal so von ganzem Herzen, dass der junge Mann sich entschloss, ihm alles zu sagen. »Ihr habt mich bitten lassen, mein junger Freund«, sprach Herr von Treville. »Ja, mein Herr«, sagte D'Artagnan, »und ihr werdet mir hoffentlich vergeben, dass ich euch gestört habe, wenn ihr erfahrt, wie wichtig die Angelegenheit ist, um die es sich handelt.« »Sprecht, ich höre.« »Es handelt sich um nichts weniger«, sagte D'Artagnan, die Stimme dämpfend, »als um die Ehre und vielleicht um das Leben der Königin.« »Was sprecht ihr da?« fragte Herr von Treville, schaute rings um sich her, ob sie auch gewiss allein wären, und heftete dann wieder den Blick auf D'Artagnan. »Ich sage, gnädiger Herr, dass mir der Zufall ein Geheimnis in die Hände gespielt hat, das ihr hoffentlich bewahren werdet, junger Mann, bei eurem Leben warne ich euch. Dass ich aber euch anvertrauen muss, gnädiger Herr, denn ihr allein könnt mich in der Sendung unterstützen, die ich von der Königin erhalten habe. Ist das Geheimnis das eure? Nein, es ist das der Königin. Seid ihr von ihrer Majestät bevollmächtigt, es mir anzuvertrauen? Nein, es ist mir im Gegenteil das tiefste Stillschweigen anempfohlen. Und warum wollt ihr es mir gegenüber brechen? Weil ich, wie ich euch sage, ohne euch nichts tun kann, und weil ich fürchte, ihr könntet mir die Gnade, um die ich euch bitte, abschlagen, wenn ihr nicht wüsstet, in welcher Absicht ich euch bitte. Behaltet euer Geheimnis, junger Mann, und nennt mir euren Wunsch. Ich wünsche, ihr würdet mir bei Herrn de César einen Urlaub von 14 Tagen verschaffen. Wann dies? Noch in dieser Nacht. Ihr verlasst Paris? Ich gehe in einem Auftrage. Könnt ihr mir sagen, wohin? Nach London. Hat jemand ein Interesse dabei, dass ihr euer Ziel nicht erreicht? Der Kardinal würde, glaube ich, alles in der Welt dafür geben, wenn es mir nicht gelänge. Und ihr reist allein? Ich reise allein. In diesem Falle kommt ihr nicht über Bondy hinaus. Das sage ich euch, so wahr ich Treville heiße. Wieso? Man lässt euch ermorden. Dann sterbe ich in der Erfüllung meiner Pflicht. Aber eure Sendung ist nicht vollzogen. Das ist wahr, sprach D'Artagnan. Glaubt mir, fuhr Treville fort, bei dergleichen Unternehmungen müssen es 4 sein, wenn einer ankommen soll. Ihr habt recht, gnädiger Herr, sagte D'Artagnan. Aber ihr kennt Porthos, Athos und Aramis und wisst, dass ich über diese verfügen kann. Ohne ihnen das Geheimnis anzuvertrauen, das ich nicht wissen wollte? Wir haben uns ein für allemal blindes Vertrauen und Ergebenheit unter jeder Bedingung geschworen. Überdies könnt ihr ihnen sagen, dass ihr volles Vertrauen in mich setzt, und sie werden nicht minder gläubig sein als ihr. Ich kann nicht mehr tun, als jedem von Ihnen einen Urlaub von 14 Tagen schicken. Athos, der immer noch an seiner Wunde leidet, um die Bäder von Forge zu besuchen, Porthos und Aramis, um ihrem Freunde zu folgen, den sie in einer so schmerzlichen Lage nicht verlassen wollen. Die Übersendung des Urlaubs wird Ihnen zum Beweise dienen, dass ich die Reise billige. Ich danke, gnädiger Herr, für diese hundertfache Güte. Sucht sie also sogleich auf und bringt alles noch in dieser Nacht zur Ausführung. Doch schreibt mir vor allem euer Urlaubsgesuch an Herrn von des Essarts. Vielleicht hattet ihr einen Spion auf euren Fersen und euer Besuch, der in diesem Falle dem Kardinal bereits bekannt ist, wird hierdurch legitimiert. D'Artagnan fasste die Meldung ab. Herr von Treville übernahm sie mit der Versicherung, vor 2 Uhr morgens würden die 4 Urlaube in den Wohnungen der verschiedenen Reisenden sein. »Habt die Güte, den meinigen zu Athos zu schicken«, sagte D'Artagnan. »Ich befürchte ein schlimmes Zusammentreffen, wenn ich nach Hause kehren würde.« »Seid unbesorgt, Gott befohlen und glückliche Reise.« »Doch hört«, sagte Herr von Treville zurückrufend. D'Artagnan kehrte noch einmal um. »Habt ihr Geld?« D'Artagnan ließ den Sack erklingen, den er in seiner Tasche hatte. »Genug?«, fragte Herr von Treville. 300 Pistolen.« »Gut, damit kann man bis an das Ende der Welt kommen.« D'Artagnan verbeugte sich vor Herrn von Treville, der ihm die Hand reichte. Der junge Garde drückte sie mit einer Mischung von Ehrfurcht und Dankbarkeit. Seit seiner Ankunft in Paris hatte er nur Rühmenswertes von diesem vortrefflichen Manne zu erfahren gehabt, den er stets würdig, redlich, groß in seinem ganzen Benehmen fand. Zuerst suchte er Aramis auf. Er war nicht mehr zu seinem Freunde gekommen, seit dem bekannten Abend, wo er Madame Bonacieux folgte. Mehr noch, er hatte den jungen Musketier kaum gesehen, und so oft er ihn wieder sah, glaubte er, das Gepräge tiefer Schwermut auf seinem Antlitz wahrzunehmen. Auch diesen Abend wachte Aramis düster und träumerisch. D'Artagnan richtete einige Fragen an ihn über diese lange anhaltende Schwermut. Aramis entschuldigte sich mit einem Kommentar über das 19. Kapitel des heiligen Augustin, den er in lateinischer Sprache bis zur nächsten Woche schreiben müsste, was seinen Geist sehr in Anspruch nähme. Die 2 Freunde hatten kaum einige Minuten miteinander geplaudert, als ein Diener von Herrn von Treville mit einem versiegelten Päckchen eintrat. »Was ist das?«, fragte Aramis. »Der Urlaub, den der Herr verlangt hat«, antwortete der Lakai. »Ich? Ich habe keinen Urlaub verlangt.« »Schweigt und nehmt«, sagte D'Artagnan, »und ihr, mein Freund, habt hier eine 1/2 Pistole für eure Mühe. Ihr sagt Herrn von Treville, Herr Aramis, lasse ihm von Herzen danken. Geht!« Der Bediente verbeugte sich bis zur Erde und trat ab. »Was soll das bedeuten?«, fragte Aramis. »Nehmt, was ihr zu einer Reise von 14 Tagen braucht, und folgt mir. Aber ich kann Paris diesen Augenblick nicht verlassen, ohne zu wissen...« Aramis hielt inne. »Was aus ihr geworden ist, nicht wahr?«, fuhr D'Artagnan fort. »Aus wem?« »Aus der Frau, welche hier war, aus der Frau mit dem gestickten Taschentuch.« »Wer sagt euch, dass eine Frau hier war?«, fragte Aramis und wurde dabei bleich wie der Tod. »Ich habe sie gesehen.« »Und ihr wisst, wer es ist?« »Ich glaube es wenigstens zu vermuten.« »Hört«, sprach Aramis, »da ihr so viele Dinge wisst, wisst ihr vielleicht auch, was aus dieser Frau geworden ist?« »Meiner Überzeugung nach ist sie nach Tours zurückgekehrt.« »Nach Tours?« »Ja, so ist es.« »Ihr kennt sie, aber warum ist sie nach Tours zurückgekehrt, ohne mir etwas davon zu sagen?« »Weil sie verhaftet zu werden bange hatte.« »Warum hat sie mir nicht geschrieben?« »Weil sie euch einer Gefahr auszusetzen befürchtete.« »D'Artagnan, ihr gebt mir das Leben wieder«, rief Aramis. »Ich hielt mich für verachtet, für verraten. Ich war so glücklich, sie wiederzusehen, und konnte nicht glauben, sie würde ihre Freiheit für mich auf das Spiel setzen. Und doch, aus welcher anderen Ursache sollte sie nach Paris gekommen sein?« »Aus derselben Ursache, die uns heute zu der Reise nach England veranlasst.« »Und was ist dies?« »Ihr sollt es eines Tages erfahren, Aramis. Für den Augenblick aber werde ich die Zurückhaltung der Nichte des Doktors nachahmen.« Aramis lächelte, denn er erinnerte sich dessen, was er an einem gewissen Abend seinen Freunden erzählt hatte. »Nun also, da sie Paris verlassen hat, und da ihr es gewiss wisst, D'Artagnan, so hält mich nichts hier zurück, und ich bin bereit, euch zu folgen. Ihr sagt, wir gehen? Zunächst zu Athos, und wenn ihr mitkommen wollt, so bitte ich euch um Eile, denn wir haben bereits viel Zeit verloren. Doch bald hätte ich vergessen, setzt Bazin davon in Kenntnis. Wird uns Bazin begleiten? Vielleicht. In jedem Fall ist es gut, wenn er uns vorläufig zu Athos folgt. Aramis rief Bazin, und nachdem er demselben Befehl gegeben hatte, ihn bei Athos aufzusuchen, sagte er, »Nun wollen wir gehen.« Ehe er jedoch sein Zimmer verließ, nahm er seinen Mantel, seinen Degen und seine Pistolen und öffnete vergeblich mehrere Schubladen, um nachzusehen, ob nicht etwa irgendein verirrtes Goldstück zu finden wäre. Nachdem er sich von der Fruchtlosigkeit seiner Nachsuchung überzeugt hatte, folgte er D'Artagnan, indem er sich fragte, wie es käme, dass der junge Kadett bei den Garden so gut wie er selbst wüsste, wer die Frau gewesen, der er Gastfreundschaft gegeben und besser als er, was aus ihr geworden. Als sie aus dem Hause traten, legte Aramis seine Hand auf den Arm von D'Artagnan, schaute ihn fest an und sagte, »Ihr habt mit niemand von dieser Frau gesprochen?« »Mit niemand auf dieser Welt.« »Nicht einmal mit Athos und Porthos?« »Ich habe nicht davon gehaucht.« »Dann ist es gut.« Und über diesen wichtigen Punkt beruhigt, setzte Aramis den Weg mit D'Artagnan fort, und beide gelangten bald zu Athos. Als sie eintraten, hielt er seinen Urlaub in der einen, den Brief von Herrn von Treville in der anderen Hand. »Könnt ihr mir erklären, was dieser Brief und dieser Urlaub bedeuten soll?« sprach Athos erstaunt. »Mein lieber Athos, es ist mein Wille, da es eure Gesundheit durchaus heischt, dass ihr 14 Tage ausruht. Geht in die Bäder von Forges oder in jedes andere Bad, das euch zusagen mag, und sorgt, dass ihr eure Gesundheit bald wiederherstellt. Euer wohlaffektionierter Treville.« »Nun, dieser Urlaub und dieser Brief bedeuten, dass ihr mir folgen sollt, Athos.« »In die Bäder von Forges?« »Dahin oder anderswohin?« »Im Dienste des Königs?« »Des Königs oder der Königin. Sind wir nicht Diener ihrer Majestäten?« In diesem Augenblick trat Porthos ein. »Bei Gott«, sagte er, »das ist eine seltsame Geschichte. Seit wann bewilligt man bei den Musketieren den Leuten einen Urlaub, wenn sie ihn nicht verlangen?« »Seitdem es Freunde gibt, die einen solchen für sie erbitten«, erwiderte D'Artagnan. »Ah, sagte Porthos, »da scheint etwas Neues vorzugehen.« »Ja, wir reisen«, sprach Aramis. »Nach welchem Lande?« fragte Porthos. »Meiner Treu, ich weiß es nicht«, erwiderte Athos. »Frage hierüber D'Artagnan.« »Nach London, meine Herren«, sagte D'Artagnan. »Nach London«, rief Porthos. »Und was sollen wir in London machen?« »Das kann ich euch nicht sagen, meine Herren, ihr müsst mir trauen.« »Aber um nach London zu gehen«, fügte Porthos bei, »braucht man Geld, und ich habe keines.« »Ich auch nicht«, sagte Aramis. »Ich ebenso wenig«, sprach Athos. »Ich aber habe«, versetzte D'Artagnan, zog seinen Schatz aus seiner Tasche und legte ihn auf den Tisch. »In diesem Sacke sind 300 Pistolen. Jeder von uns nimmt 75 davon. Das ist genug, um nach London zu reisen und wieder zurückzukehren. Überdies seid ruhig, wir erreichen nicht alle London.« »Und warum dies?« »Weil aller Wahrscheinlichkeit nach einige von uns auf dem Marsche bleiben werden.« »Wir unternehmen also einen Feldzug.« »Und zwar einen sehr gefährlichen, das sage ich euch.« »Ei, da wir Gefahr laufen, uns umbringen zu lassen«, sprach Porthos, »so möchte ich wenigstens wissen, warum.« »Du wirst bald der Sache auf dem Grund sein«, sprach Athos. »Ich bin indessen auch der Meinung von Porthos«, sagte Aramis. »Hat der König die Gewohnheit, euch Rechenschaft abzulegen?« »Nein. Er sagt euch ganz einfach, meine Herren, man schlägt sich in der Gascogne oder in Flandern. Begebt euch dahin, schlagt euch. Warum? Ihr kümmert euch nicht darum.« »D'Artagnan hat recht«, sagte Athos. »Hier sind unsere 3 Urlaube, welche von Herrn von Treville kommen, und hier 300 Pistolen, welche Gott weiß, woher kommen. Lassen wir uns töten, wo man uns sagt, dass wir hingehen sollen. Lohnt sich das Leben nur der Mühe, so viele Fragen darüber zu machen. D'Artagnan, ich bin bereit, dir zu folgen.« »Und ich auch«, sprach Porthos. »Und ich ebenfalls«, rief Aramis. »Auch ist es mir gar nicht unangenehm, Paris zu verlassen. Ich bedarf der Zerstreuung.« »Gut, seid nur ruhig, ihr sollt Zerstreuung finden, meine Herren«, sagte D'Artagnan. »Und nun, wann reisen wir?« fragte Athos. »Sogleich«, antwortete D'Artagnan. »Es ist keine Minute zu verlieren.« »Holla, Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazin«, riefen die 4 jungen Leute ihren Lakaien zu. »Schmiert unsere Stiefeln und führt unsere Pferde vom Hotel herbei.« Jeder Musketier ließ wirklich in dem allgemeinen Hotel wie in einer Kaserne sein Pferd und das seines Lakaies. Planchet, Grimaud, Mousqueton und Bazin entfernten sich eiligst. Nun wollen wir den Feldzugsplan entwerfen, sagte Porthos. Wohin gehen wir zuerst? Nach Calais, antwortete D'Artagnan. Das ist die geradeste Linie, um nach London zu gelangen. Nun, so hört meinen Rat, versetzte Porthos. Sprich! Vier miteinander reisende Menschen wären verdächtig. D'Artagnan wird jedem von uns seine Instruktionen geben. Ich reise voraus auf der Route nach Boulogne, um den Weg zu lichten. Athos geht 2 Stunden später auf der Route von Amiens ab. Aramis folgt uns auf der von Noyon. D'Artagnan reist auf einer ihm beliebigen Straße in den Kleidern von Planchet, während uns Planchet als D'Artagnan und in der Uniform der Garden folgt. Meine Herren, sagte Athos, es ist meine Ansicht, dass es nicht zuträglich sein kann, die Lakaien bei einer solchen Angelegenheit in das Vertrauen zu ziehen. Ein Geheimnis wird zufällig von Edelleuten verraten, aber stets von den Bedienten verkauft. Der Plan von Porthos scheint mir unausführbar, sprach D'Artagnan, insofern ich selbst nicht weiß, welche Instruktionen ich euch geben soll. Ich bin der Überbringer eines Briefes, das ist das Ganze. Ich kann nicht 3 Abschriften von dem Briefe machen, weil er versiegelt ist. Wir müssen also meiner Meinung nach in Gesellschaft reisen. Dieser Brief ist hier in meiner Tasche, und er deutete auf die Tasche, in welcher der Brief verwahrt war. Werde ich getötet, so nimmt ihn einer von euch, und ihr setzt den Marsch fort. Wird dieser getötet, so ist die Reihe an einem anderen, und so weiter und so fort. Wenn nur einer ankommt, das ist genug. Bravo, D'Artagnan, dein Rat ist auch der meinige, sprach Athos. Man muss überdies konsequent sein. Ich will die Bäder gebrauchen. Ihr begleitet mich. Statt die Bäder von Forge zu gebrauchen, wähle ich Seebäder. Das steht in meinem Belieben. Man will uns verhaften, ich zeige den Brief von Herrn von Treville und ihr zeigt eure Urlaube. Man greift uns an, wir verteidigen uns. Man stellt uns vor Gericht, wir behaupten steif und fest, dass wir nichts anderes beabsichtigen, als uns 1000 Mal in das Meer zu tauchen. Mit 4 vereinzelten Menschen hätte man zu leichten Kauf, während wir 4 vereinigte Männer eine Truppe bilden. Wir bewaffnen die 4 Lakaien mit Pistolen und Musketons. Schickt man eine Armee gegen uns, wir liefern ihr eine Schlacht, und der Überlebende bringt den Brief nach London, wie D'Artagnan gesagt hat. Wohl gesprochen, rief Aramis. Du sprichst nicht viel, Athos, aber wenn du sprichst, klingt es wie ein Evangelium. Ich schließe mich dem Plane von Athos an. Und du, Porthos? Ich ebenfalls, antwortete Porthos, wenn er D'Artagnan zusagt. D'Artagnan ist als Überbringer des Briefes natürlich das Haupt der Unternehmung. Er mag entscheiden, wir führen aus. Gut, sagte D'Artagnan. Ich entscheide mich für den Plan von Athos und wir reisen in 1/2 Stunde. Angenommen, riefen im Chor die 3 Musketiere. Jeder von ihnen streckte die Hand nach dem Sacke aus, nahm 75 Pistolen und traf Anstalt zu schleuniger Abreise. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Ernst Schnell.